Stadion ist schon übervoll, der FCB greift an. Und jeder Peppi schreit schon, was er kann. Da kommt die grosse Chance, der Carleone zu hasten. Druckt schon ab, es ist passiert, Ballen ist im Kasten. Carleone, schon bald vorbei, die Stimmung ist ganz groß. Da kommt eine feine Flanke, der FCB zieht los. Über die Mittellinie, der Carleone Taste, druckt schon ab. Ballen ist im Kasten. Ich bin der Schuss vor dir und jeder Kater wird leid.